Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute erneut mit einer iOS App, nämlich der App Everpix. Hintergrundbilder für iPhone und iPad. Everpix, ich glaube, so hieß auch mein Dienst, wo ihr Bilder hochladen konntet in die Cloud, nicht damit verwechseln. Ich glaube, den Dienst gibt es auch gar nicht mehr. Es gibt die App einmal kostenlos, über die will ich sprechen jetzt. Und es gibt einmal die App Everpix Ad-Free, Hintergrundbilder für iPhone und iPad. Die kostet dann 99 Cent. Ist dieselbe App, dieselben Hintergrundbilder, beziehungsweise noch ein paar Hintergrundbilder mehr und halt ohne Werbung. Muss man für sich entscheiden, was man machen möchte. Also eins vorweg, bevor ich auch zu den technischen Daten komme der App. Die Hintergrundbilder sind wirklich, wirklich nett, sind schön anzusehen. Was ein Problem ist, ist die Werbung. Das ist echt viel Werbung, wird da angezeigt. Nach jedem sechsten Bild, nach jedem fünften Bild wird Werbung angezeigt, die man erstmal wegklicken muss, zwischendurch irgendwie auch noch, ich glaube, das war in der App noch ein selbstspielendes Video. Es ist klar, was der Entwickler möchte. Der möchte, dass ihr den 99 Cent ausgibt für die werbefreie Version. Das würde ich ihm auch noch nicht mal verübeln, wenn denn die App auch noch gut laufen würde. Sie läuft zwar schnell, stürzt aber doch ab und zu beim Bilderspeichern ab, jedenfalls auf meinem iPhone 6 mit der neuesten iOS 9 Version und nein, ich bin nicht in der Beta. An der Hand der schönen Wallpaper würde ich dann sogar sagen, ich zahle die 99 Cent. Wenn die aber dann genauso abstürzt, wie die Version in der Werbung angezeigt wird, dann würden mir die 99 Cent wiederum dann doch eher leid tun. Also kommen wir mal eben schnell zu den technischen Daten von Everpix. Universal App Gratis Variante ist das hier, ja, Versionsnummer 1.3.4, Sprachen Englisch und Russisch und 19,4 Megabyte groß, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 102 Bewertungen eine Gesamtsternebewertung von 4,5 Sternen. Was macht ihr mit der App? Ja, sie ist da ihr könnt euch Wallpaper anzeigen lassen, die speichern und dann als Wallpaper auf eurem iPhone benutzen, beziehungsweise auch auf eurem iPad. Unterstützt werden iPhone 6, 6 Plus, iPad Air 2, iPad Mini 3, iPhone 4, 5, 6, iPad und iPod oder irgendwie sowas lese ich hier. Es sind Full HD Wallpaper, es gibt 14 verschiedene Kategorien, sowas wie 3D, Abstract, Minimal, Style, Nature, Cities, Animal, Sci-Fi, Cartoon, Sport, Food, Cars, Music und Holidays. Ihr könnt Wallpaper zu den Favoriten hinzufügen. Es gibt VIP-Wallpapers free. Das ist, so wie ich es verstanden habe, wenn ihr die kostenpflichtige App gekauft habt. Und es gibt den Preview-Modus, wo ihr halt zur Preview irgendwelche App-Icons einblenden könnt. Es gibt Daily-Updates der Wallpaper. Das ist alles schon ganz schick gemacht. Was mir persönlich fehlt in der App, ist eine Suchfunktion. Ich würde irgendwie gerne nach, keine Ahnung, Robots oder Pac-Man oder Flowers oder was auch immer suchen. So muss man halt die Kategorien durchgehen. Download-Empfehlung? Ja, würde ich sagen, weil die Wallpaper einfach so schön sind. Die App ist klein, 19,4 Megabyte. In der Gratis-Variante, ja, habt ihr halt diese wirklich nervige Werbung teilweise. Aber wenn es euch gut gefällt und wenn euch vielleicht hier unter einen Absturz nicht stört, dann könnt ihr auch einfach 99 Cent in die Hand nehmen. Ja, und die Ad-Free-Version von Everpix kaufen. Also, Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.